Stelle den Lügen und Verleumdungen entgegenzutreten, die die ganze Nation ohne weiteres erfassen könnte. Solange es in Deutschland ein politisches Leere gibt, ist noch nie aus allen Berufen und allen Ständen, allen Lebensstellungen, allen Herkünften eine solche Bewegung aus nichts geschaffen worden. Sie reden nicht von den Zehntausenden, die Jahr für Jahr den Gashahn aufdrehen, nicht weil es ihnen zu gut geht, eine solche Bewegung aus nichts geschaffen worden. Sie können uns unterdrücken, sie können uns meinetwegen töten, kapitulieren werden wir nicht. In Wirklichkeit hat jede dieser Zeitungen einen Herrn. Und dieser Herr ist in jedem. In diesen Ländern regiert tatsächlich das Kapital. Das heißt, es ist eine Schar von einigen hundert Menschen letzten Endes, die im Besitz unermesslicher Vermögen sind und die infolge der eigenartigen Konstruktion des Staatslebens dort mehr oder weniger gänzlich unabhängig und frei sind. Denn das heißt, wir haben hier Freiheit. Und sie meinen damit vor allem freie Wirtschaft. Und unter freier Wirtschaft wieder verstehen sie die Freiheit, Kapital nicht nur zu erwerben, sondern auch vor allem Kapital frei wieder zu verwenden. Frei zu sein in der Erwerbung des Kapitals von jeder staatlichen, das heißt volkslichen Aufsicht, aber auch in der Verwendung des Kapitals frei zu sein von jeder staatlichen und volkslichen Aufsicht. Das ist in Wirklichkeit der Begriff ihrer Freiheit. Und dieses Kapital nun, es schafft sich zunächst seine Presse. Sie reden von der Freiheit der Presse. In Wirklichkeit hat jede dieser Zeitungen einen Herrn. Und dieser Herr ist in jedem Fall der Geldgeber. Der Besitzer also. Und dieser Herr dirigiert nun das innere Bild dieser Zeitung, nicht der Redakteur. Wenn der heute etwas anderes schreiben will, als dem Herrn passt, dann fliegt er am nächsten Tag hinaus. Diese Presse nun, die die absolute, unterwürfige, charakterlose Kanaille ihrer Besitzer ist, diese Presse moduliert nun die öffentliche Meinung. Und die von dieser Presse mobilisierte öffentliche Meinung wird wieder eingeteilt in Parteien. Diese Parteien unterscheiden sich so wenig voneinander, als sie sich früher bei uns voneinander unterschieden haben. Sie kennen sie ja, die alten Parteien. Das war immer eines und dasselbe. Meistens ist es sogar in diesen Ländern so, dass die Familien aufgeteilt sind. Das deutsche Volk ist wieder stark geworden. Hitler, unser Fahnenträger und Führer, hat das Wort. Deutsche, deutsche Volksgenossen und Genossinnen. Das ist der Sinn des 1. Mai, der von nun ab durch die Jahrhunderte hindurch in Deutschland gefeiert werden soll. Dass an ihm alle die Menschen, die im großen Redewerk unserer nationalen Arbeit tätig sind, zueinander finden und gegenseitig sich einmal im Jahre wieder die Hände reichen, in der Erkenntnis, dass nichts geschehen könnte, wenn nicht alle ihren Teil der Leistung und der Arbeit dabei vollbringen. Deutsches Volk, besinne dich auf dich selbst, auf deine Vergangenheit, auf die Leistung deiner Väter, ja, auf die Leistung deiner eigenen Generation. Vergiss 14 Jahre Verfall und hebe dich empor zu 2000 Jahren deutscher Geschichte. Das deutsche Volk ist nicht mehr das Volk der Ehrlosigkeit, der Schande, der Selbstzerfleischung, der Gleichmütigkeit und Kleingläubigkeit. Nein, Herr, das deutsche Volk ist wieder stark geworden in seinem Geiste, stark in seinem Willen, stark in seiner Beharrlichkeit, stark im Ertragen aller Opfer. Herr, wir lassen nicht von dir, nun segne unseren Kampf um unsere Freiheit und damit um unser deutsches Volk und Vaterland. Die große Zeit ist jetzt angebrochen. Deutschland ist nun erwacht. Die Macht haben wir nun in Deutschland gewonnen. Nun gilt es, das deutsche Volk zu gewinnen. Ich weiß, dass wohl in Hunderttausenden von euch, die jetzt zuhören in ganz Deutschland, dass in Hunderttausenden von euch in diesem vergangenen Jahr manches Mal die Frage lebendig wurde, wie lange denn noch? Ich weiß es, meine Kameraden, es ist euch wohl oft schwer gefallen, wenn ihr meintet, es müsse nun ein Wandel kommen und er kann nicht und immer wieder muss er euch da Appell gerichtet werden. Es muss weiter gekämpft werden, es geht nicht, ihr dürft nicht handeln, ihr müsst gehorchen, ihr müsst euch fügen, ihr müsst euch diesem unharten Zwang beugen. Da möchte ich euch jetzt danken, dass ihr nicht wankend geworden seid, dass ihr mich in der Zeit nicht verlassen habt. Denn nur euch allein ist ihr das alles zuzuschreiben. Wenn ihr damals gegangen wärt, niemals wäre Deutschland mehr gerettet worden. Ihr habt das Recht, euch heute durch euren Mut und eure Beharrlichkeit als des Volkes und Vaterlandes retten zu wollen. Sie kommen! Sie kommen! internationale Clique. Mein Führer, das deutsche Volk gelobt Ihnen, in unerschütterlicher Treue in diesem Kampfe hinter Ihnen zu stehen. Und komme, was kommen mag, die deutsche Ehre, die deutsche gleiche Berechtigung und den Frieden Europas zu verteidigen. Der Führer hat das Wort. Volksgenossen und Genossinnen, meine deutschen Arbeiter. Wenn ich heute zu Ihnen und damit zu Millionen anderen deutschen Arbeitern und Arbeiterinnen spreche, dann habe ich mehr Recht dazu als irgendein anderer. Ich bin aus euch selbst herausgewachsen, bin einst selbst unter euch gestanden, bin in 4,5 Jahren Krieg wieder mitten unter euch gewesen. Und ich spreche damit nur zu denen ich einst selbst gehört habe, mit denen ich mich auch heute noch verbunden fühle und für die ich letzten Endes ja auch kämpfe. Und habe mich dann durch Fleiß, durch Lernen und, ich kann sagen, durch Hungern langsam emporgearbeitet. In meinem innersten Wesen bin ich immer das geblieben, was ich vorher war. Nun sind 9 Monate vergangen. Als ich kam, hatte Deutschland über 6,2 Millionen Erwerbslose. Und jetzt sind es 3.710.000. Es ist das auf 9 Monate eine Leistung, die sich sehen lassen kann. Jedenfalls. Vielleicht wird manche unter Ihnen sein, der es mir nicht verzeihen kann, dass ich die marxistischen Parteien vernichtete. Aber mein Freund, ich habe die anderen genauso vernichtet. Sehen Sie das? Viele werden sagen, ja, sie haben auch nicht alle Erwerbslosen unterbringen können. Ich habe das auch von Anfang an nicht gesagt. Ich sagte, ihr müsst mir 4 Jahre Zeit geben. Es ist sehr leicht zu sagen, alle Rede stehen still, wenn unser Arm es will. Es ist aber schwer, die Rede, die einmal stillstehen, wieder in Gang zu setzen. Nicht die intellektuellen Schichten haben mir den Mut gegeben, dieses gigantische Werk zu beginnen. Sondern das kann ich sagen, den Mut habe ich nur gefasst, weil ich 2 Schichten kannte, den Bauer und den deutschen Arbeiter. Die kann ich. Und heute kann ich nur eines sagen. Wir haben in diesen 9 Monaten uns nur mit unserem Volk beschäftigt, haben nur unsere Aufgaben studiert, wollte nur unsere Aufgaben lösen. Und ich bin der Meinung, die anderen Staatsmänner täten gut, wenn sie auch ihre eigenen Aufgaben lösen wollten. Ich erklärte, das deutsche Volk hat nur einen Wunsch, nach seiner Fasson selig werden zu können. Sie sollen uns in Ruhe lassen. Wir... Wir mischen uns nicht in Ihre Angelegenheiten. Sie sollen sich nicht in die unsere mischen. Der Völkerstreit und der Hass untereinander, er wird gepflegt von ganz bestimmten Interessenten. Es ist eine kleine, wurzellose, internationale Clique, die die Völker gegeneinander hetzt, die nicht will, dass sie zur Ruhe kommen. Es sind das die Menschen, die überall und nirgends zu Hause sind, die nirgends einen Boden haben, auf den sie gewachsen sind, sondern die heute in Berlin leben, morgen genauso gut in Brüssel sein können, übermorgen in Paris oder mit in Prag oder in Wien oder in London und die sich überall zu Hause fühlen. Es sind die Einzigen, die wirklich als internationale Elemente anzusprechen sind, weil sie überall ihre Geschäfte betätigen können. Aber das Volk kann ihnen ja nicht nachfolgen. Das Volk ist ja gekettet an seinen Boden, ist ja gekettet an seine Heimat, ist ja gebunden an die Lebensmöglichkeiten seines Staates, der Nation. Was interessieren mich meinetwegen die Bürgerlichen? Was interessieren mich Proletarier? Mich interessiert nur das deutsche Volk ganz allein. Dem gehöre ich. Und für dieses deutsche Volk in seiner Gesamtheit setze ich mich ein. Und dieses deutsche Volk will ich am 12. November der Welt vorführen, so wie es ist. Sie soll sehen, dass das, was ich erkläre, nicht die Sprache eines Kanzlers ist, sondern dass das ganze Volk wie ein Mann und Mann und Weib dahinter steht. Ihr müsst heute vor die Welt treten, mit mir und hinter mir, und müsst ihr feierlich erklären, wir wollen nichts anderes als Friede, wollen nichts anderes als Ruhe, wollen nichts anderes als uns unseren Aufgaben bieten können. Wollen aber auch nichts anderes als unser gleiches Recht und lassen uns nicht unsere Ehre von irgendjemand wegnehmen. Wenn wir das am 12. verstehen und wenn die ganze Nation hier ihre Pflicht erfüllt, dann wird damit zum ersten Mal vielleicht in der deutschen Geschichte der ganzen Welt klar, dass sie nun anders mit uns verkehren muss. Dass sie nicht mehr hoffen kann auf unsere Uneinigkeit und Zersplitterung, sondern dass sie sich abfinden muss mit dem, was nun da ist, nämlich mit dem deutschen Volk. Wir sind doch wieder ein so anständiges Volk geworden. Wir sind doch... Meine deutschen Volksgenossen, ich bin der Überzeugung, dass dies überall nur eine einzige Antwort finden wird. Redet nicht von Gästen und redet nicht von symbolischen Handlungen, sondern schließt Frieden. Das ist der Wunsch der Völker. Wenn dieser Sonntag mir dann dieses große Vertrauen des deutschen Volkes ausspricht und mich damit erneut zum Sprecher der Nation legitimiert und mich damit berechtigt zu sagen, das, was ich jetzt hier erkläre, das erklärt Deutschland, das erklärt das deutsche Volk, dann werde ich das neue Angebot wieder unterbreiten. Und dann müssten die anderen Staatsmänner, wenn sie wieder glauben, es ablehnen zu können, oder wieder mit ihren symbolischen Gästen und so weiter kommen, anständig genug sein, ihrerseits doch auch einmal die Völker zu befragen. Wir sind doch wieder ein so anständiges Volk geworden. Wir sind doch jetzt wieder ein so fleißiges und tatkräftiges Volk geworden. Was schaffen wir jetzt nicht wieder in Deutschland? Was haben wir nicht für Aufgaben, Man hat uns die ganzen Jahre schon eingeredet, dass der Deutsche sowieso nicht ganz gleichwürdig sei den anderen Völkern in der Welt. Was haben wir heute für Aufgaben? Was für gewaltige Werke bauen wir? Wir bauen heute die schönsten Straßen, gewaltige Anlagen, industrielle Art, neue Erfindungen haben wir gemacht, ungeheure Wohnhauskolonien, sie werden entstehen und sind bereits entstanden. Was wird nicht überall gearbeitet, auf allen Gebieten? Wir haben bewiesen in diesen 3 Jahren, dass wir ein Volk sind, das bestehen kann vor den anderen. Und darum bitte ich dich nun, deutsches Volk, darüber gib nun dein Urteil ab. Der Welt unterstelle ich mich nicht. Sie kann mich nicht richten. Ziel unterwerfe mich. Richte du mich. Gib du ein Bekenntnis ab, ob du meine Arbeit für richtig hältst. Ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt deine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. Ich richte diesen Appell an alle unsere Volksgenossen, die an unseren Staat und an unser Reich glauben. Würdest du allein stehen, was wärst du denn auf dieser Welt? Dein Gehalt, dein Lohn, du eine große Gemeinschaft bist, jedem Einzelnen mit verdankst du das. Sage mir nicht, ja, aber es ist doch lästig, immer diese Sammlungen. Du hast nie den Hunger kennengelernt, sonst würdest du wissen, wie lästig der Hunger ist. Du liest, mein Volksgenosse, vielleicht in der Zeitung, eine Frau hat Selbstmord verübt mit 2 oder 3 Kindern. Mein lieber Volksgenosse, das sind nicht die schlechtesten Menschen. Und zweitens, das ist kein leichter Entschluss. Dir wird schon nicht leicht, ob 10 Pfennige herzugeben. Vermisst, was es heißt, wenn andere Leben hergeben müssen. Und wenn der andere wieder sagt, wissen Sie, würde ja ganz gerne etwas geben, aber mein Magen, dieser Eintopf-Sonntag, ich habe sowieso dauernd Schwierigkeiten und so weiter. Es ist auch unangenehm und ich verstehe das überhaupt nicht. Und ich gebe 10 Pfennig so her, aber man soll mir doch endlich... Nein, mein lieber Freund, wir haben das alles mit Absicht angesetzt. Nicht nur, dass dieser von dir gar nicht begriffene Eintopf-Sonntag ungefähr 30 Millionen Mark eingebracht hat und du gar nicht ausrechnen kannst, wie viele Millionen Menschen wir damit ein warmes Mittagessen geben konnten und wie viele kleine Kinder wir damit erhalten konnten. Das kapierst du vielleicht nicht, mein Volksgenosse. Aber das können wir dir sagen. Gerade dir, der du das nicht kapierst, ist es nützlich, wenn wir dich auf diese Weise etwas wenigstens zu deinem Volk zurückführen. Zu Millionen deiner Volksgenossen, die glücklich wären, wenn sie nur den ganzen Winter über den Eintopf hätten, den du einmal vielleicht zu dir erinnern musst. Und ich muss hier auch aussprechen, dass alle die, die für diesen Appell kein Verständnis haben, in meinen Augen nur traurige Nutzen dieser Sende in unserem Volk. Denn an der gemeinsamen Arbeit, an der von allen zu verteidigenden Sicherheit des Reiches, da partizipieren sie. Aber gemeinsame Opfer wollen sie nicht bringen. Der Kampf gegen den Marxismus wurde damals zum ersten Mal zu einem Kampfziel erhoben. Damals gelobte ich mir zum ersten Mal als unbekannter Eiserner diesen Krieg zu beginnen und mich zu ruhen, bis endlich diese Erscheinung aus dem deutschen Leben beseitigt sein würde. Der Marxismus bedeutet die Verewigung der Zerreißung der Nation. Damit aber die Schwächung des gesamten Volkes, damit die Verelendung dieses Volkes und damit den Verrat gerade an der Klasse, die er als tragend unter sich wissen will, und die er einer besseren Zukunft entgegenzuheben verspricht. Der Verrat an der Arbeiterschaft ist die zwangsläufige Folge dieser Zerreißung des Volkskörpers. Und dem muss dann folgen der Verrat selbstverständlich am deutschen Bauer, der Verrat selbstverständlich an diesen Millionenmassen genauso armer Menschen des Mittelstandes und des Handwerks. Sie beginnen nun das Verbrechen der Inflation. Und nachdem Sie mit diesem neuen Raubzug unter Ihren Ministern Hilferdingung genossen, die Nation ruinierten, setzt der Zinswucher ein. Unerhörte Wucherzinsen, die in keinem Staat früher straflos hätten genommen werden dürfen. Sie sind nun in der Sozialrepublik an der Tagesordnung. Und damit beginnt dann weiter die Vernichtung der Produktion. Die Vernichtung durch diese marxistischen Wirtschaftstheorien an sich und dann durch den Wahnsinn einer Steuerpolitik, der das Übrige noch besorgt. Und nun sehen wir, wie Stand um Stand zusammenbricht. Der Mittelstand allmählich verzweifelt, Hunderttausende von Existenzen ausgelöscht werden, Jahr für Jahr Zehntausende von Konkurse, Hunderttausende von Zwangsversteigerungen stattfinden. Und dann frisst das hinüber auf den Bauernstand, er beginnt zu verelenden, der fleißigste Stand im ganzen Volk. Er geht zugrunde, kann nicht mehr existieren. Und dann greift es endlich zurück wieder nach der Stadt. Und die Arbeitslosenarmee beginnt nun zu wachsen. 1, 2, 3 Millionen, 4 Millionen, 5 Millionen, 6 Millionen, 7 Millionen. Heute mögen es 7 bis 8 Millionen tatsächlich sein. Sie haben vernichtet, was sie vernichten konnten. Den 14-jähriger Arbeit, in der sie von niemandem gestört worden sind. Heute ist dieses Elend vielleicht durch einen einzigen Vergleich zu illustrieren. Ein Land, Thüringen, die Gesamteinnahmen seiner Kommunen betragen 26 Millionen Mark. Davon soll bestritten werden ihre Verwaltung, die Erhaltung ihrer öffentlichen Gebäude, bestritten werden alles, was sie ausgeben für Schulen, für Bildungszwecke, bestritten werden alles, was sie ausgeben für Wohlfahrtszwecke. 26 Millionen insgesamt Einnahmen und für Wohlfahrtsunterstützung allein sind 45 Millionen nötig. So sieht es heute in Deutschland aus unter dem Regiment dieser Partei, die 14 Jahre lang unser Volk regierten. die Frage. Wie lange noch? Deshalb, weil ich überzeugt bin, dass man nun, wenn man nicht zu spät kommen will, mit der Rettung einsetzen muss, habe ich mich bereit erklärt, am 30. Januar die unter des von sieben Mann zu 12 Millionen emporgewachsene Bewegung einzusetzen zur Rettung des deutschen Volkes und Vaterlandes. Versprechungen zu geben. Es kann niemand hier gegen mich aufstehen und zeigen, was ich je gesagt habe. Der Wiederaufstieg Deutschlands sei nur eine Frage von wenigen Tagen. Immer und immer wieder predige ich, der Wiederaufstieg der deutschen Nation ist die Frage der Wiedergewinnung der inneren Kraft und Gesundheit des deutschen Volkes. So wie ich selbst 14 Jahre lang gearbeitet habe, unentwegt und ohne jemals schwanken zu werden, am Aufbau dieser Bewegung, und so wie es mir gelang, von sieben Mann um diese 12 Millionen zu kommen, so will ich und so wollen wir bauen und arbeiten an der Wiederaufrichtung unseres deutschen Volkes. Und so wie diese Bewegung heute die Führung des Deutschen Reiches überantwortet bekommen hat, so werden wir einst dieses Deutsche Reich führen wieder zur Größe, zum Leben zurück. Und sind hier entschlossen, uns durch gar nichts dabei beirren zu lassen. Und so komme ich zum zweiten Punkt dieses Programms. Ich will Ihnen nicht versprechen, dass diese Wiederauferstehung unseres Volkes von selbst kommt. Wir wollen arbeiten, aber das Volk selbst, es muss mithelfen. Es soll nie glauben, dass ihm plötzlich Freiheit, Glück und Leben vom Himmel geschenkt wird. Alles wurzelt nur im eigenen Willen, in der eigenen Arbeit. Jemand muss in Deutschland kommen und muss sagen... Thank you. wollen wir! Aber diese ununterbrochene Entrückung lehnen wir ab! Und die Entbehrung ertragen wir nicht! Bei Diktaten wirken wir nicht mit! Sie mögen ein Diktat als Diktat uns aufoktroyieren! Es gibt keinen besseren Garanten für den Frieden als die fanatische Einheit der deutschen Nation. Wir wollen ihr nichts. Wir wollen nichts als unsere Ruhe und unseren Frieden, um arbeiten zu können. Und die Welt soll wissen... Eine große Zeit ist angebrochen und wir sind nur ihre lebenden Zeugen. Vollzieht sich in Deutschland, die sich von all den ähnlichen früheren Vorgängen solcher Art unterscheidet, durch die unerhörte Disziplin und Planmäßigkeit ihrer Durchführung. Denn das Heer der Waffenträger der Nation ist, dann müsst ihr sein, der Willensträger, der politisch gestaltende Willensträger der deutschen Nation. Dass der neue Staat nicht eines Tages von den Deutschen sie niedersetzt. 14 Jahre sind seit dem Tage vergangen, an dem wir damals als kleine und unbekannte Bewegung zum ersten Male in diesem Saale vor die Öffentlichkeit und damit vor das deutsche Volk getreten sind. Ich weiß, dass damals viele die Aussichtlosigkeit dieser Bewegung beurteilten, nach dem Maß ihrer damaligen Größe und dem Maß der Größe der Aufgaben, die gestellt waren. Sie alle hatten eines nicht erkannt, dass eine solche Bewegung natürlich Zeit braucht und Zeit haben muss, dass der neue Staat nicht eines Tages von den Wolken sie niedersenkt, sondern dass aus dem Volke selbst herauswachsen muss. Denn wenn ich Treue und Glaube und Zuversicht und Fanatismus und Hingabe bekommen will, dann muss ich dorthin gehen, wo diese Tugenden noch zu finden sind. Und sie sind zu finden im Volke selbst, in der breiten Masse dieses Volkes. Da wollen wir denn in dieser Stunde wieder unseren alten Schlachtruf ausstoßen. Unsere nationalsozialistische Partei und das deutsche Volk und das deutsche Reich bieten Sieg ein! Sieg ein! Wir sind intolerant. Ich habe mir ein Ziel gestellt, nämlich die drei. Nein! wohin die deutsche Situation noch kommen. Es ist die Züge bei der Schnellkrieg, eine Erhebung unseres Volkes. Eine Erhebung, die zeigt, dass sich heute Millionen Menschen dessen bewusst geworden sind, dass in dieser kommenden Wahl mehr auf dem Spiel steht als sonst. Dass nicht entschieden wird über irgendeine neue Koalition, ja nicht über eine neue Regierung, sondern dass entschieden wird über oder Niederlage zweier Richtungen in Deutschland. Und in die eine nun 60, 70 Jahre lebendige Jahre regierte und bewiesen hat, was sie kann und was sie nicht kann. Und ihnen die eine aufbaut auf Vorstellungen internationaler Art, ganz gleich, ob es sich hier um das Bürgertum handelt oder um die marxistischen Parteien. Während die andere sich bewusst konzentriert auf die in unserem Volk selbst vorhandenen Kräfte, auf das nationale Deutschland im besten Sinn des Wortes, ohne Klassen, ohne Stände, ohne Konfessionen. 3 Jahre hat dieses eine Deutschland regiert. Und wenn Sie heute die Wahlpropaganda dieses Deutschlands ansehen, so können Sie an der Art dieser Propaganda die Verurteilung dieser 13 Jahre sehen. Wenn das Schicksal einem System 13 Jahre zur Verfügung stellt, um seine Fähigkeit zu beweisen, dann müssen Taten und Leistungen dafür sprechen. Diese Gegner müssten heute ihre Propaganda auch nur damit führen, dass sie die einzelnen deutschen Stände aufrufen als Zeugnis, dass sie den Bauer, den Arbeiter, die Angestellten, den Mittelstand, ja die ganze Wirtschaft aufmarschieren ließen als lebende Zeugen für ihr Wirken. Sie möchten stattdessen am liebsten überhaupt von diesen 13 Jahren nicht reden, sondern wollen am liebsten die ganze Wahlpropaganda bestreiten auf eine Kritik der letzten 6 Wochen. Sie sagen, dafür, für diese 6 Wochen, seien die Nationalsozialisten verantwortlich. Ich sehe nicht ein, wieso, denn das Kabinett Papen wurde ja nicht von uns berufen, sondern es wurde berufen vom Herrn Reichspräsidenten, der von der Sozialdemokratie und dem Zentrum ja selbst gewählt worden war. Wieso sollen wir verantwortlich sein? Aber wenn es sogar wäre, ich würde jederzeit die Verantwortung für diese 6 Wochen übernehmen. Aber die Herren sollen gefälligst die Verantwortung für die letzten 30 Jahre übernehmen. Dann, dass sie jetzt plötzlich tun, als 13 Jahre lang sie alles Gute versucht hätten, aber nur durch uns verhindert worden wären. 13 Jahre lang haben sie wirtschaftlich, politisch bewiesen, was zu leisten sie fähig sind. Eine Nation wirtschaftlich zerstört, den Bauernstand ruiniert, den Mittelstand verelendet, die Finanzen im Reich, in den Ländern, in den Kommunen zerrüttet, alles bankrott und 7 Millionen Arbeitslose. Sie können sich binden, wie sie sich binden wollen. Dafür sind sie verantwortlich. Und es musste ja so kommen. Glaubt man wirklich, dass eine Nation überhaupt irgendwelche Leistungen vollbringen kann, wenn ihr politisches Leben so zerfetzt und zerrissen ist wie unser deutsches? Ich habe vor ein paar Stunden erst die Wahlvorschläge gelesen, zum Beispiel in Hessen-Nassau. 34 Parteien, die Arbeiterschaft, ihre eigenen Parteien, und zwar nicht eine, das wäre zu wenig, es müssen gleich 3, 4 sein. Das Bürgertum, das noch intelligenter ist, braucht ja noch mehr Parteien. Der Mittelstand muss seine Parteien haben. Die Wirtschaft, ihre Parteien, der Landmann auch die eigene Partei, und zwar auch gleich 3, 4. Und die Herren Hausbesitzer müssen ihre besonderen Interessen politischer Art, weltanschaulicher Art, auch durch eine Partei vertreten lassen. Und die Herren Mieter natürlich können da nicht zurückbleiben. Und die Katholiken auch eine eigene Partei, und die Protestanten eine Partei. Und die Bayern eine Partei, und die Thüringer eine eigene Partei. Und die Württemberger noch eine besondere Spezialpartei. Und so weiter. 34 in einem Ländchen. Und das in einer Zeit, in der die größten Aufgaben dastehen, die nur gelöst werden können, wenn die ganze Kraft der Nation zusammengerissen wird. Die Gegner werfen uns Nationalsozialisten vor, und mir insbesondere, dass wir intolerante, unverträgliche Menschen seien. Wir wollten sein, nicht arbeiten. Und ein nationaler Politiker verschärft das noch, indem er sagt, die Nationalsozialisten sind überhaupt nicht deutsch, denn sie lehnen die Arbeit mit anderen Parteien ab. Also ist es typisch deutsch, 30 Parteien zu besitzen. Ich habe hier eines zu erklären, die Herren haben ganz recht. Wir sind intolerant. Ich habe mir ein Ziel gestellt, nämlich die 30 Parteien aus Deutschland hinauszufegen. Sie verwechseln mich immer mit einem bürgerlichen oder einem marxistischen Politiker, der heute SPD ist und morgen USPD und übermorgen KPD und dann Syndikalist oder heute Demokrat und morgen Deutsche Volkspartei und dann die Wirtschaftspartei. Sie verwechseln uns mit ihresgleichen selbst. Wir haben ein Ziel uns gewählt und was Besseres fanatisch, rücksichtslos, bis ins Grab hinein. Ich habe diese bürgerliche Mentalität der Einschätzung unserer Bewegung zu Recht vor einigen Monaten kennengelernt, da ein Reichsinnenminister sich sagte, diese Menschen hier löse ich auf, die Uniformen ziehe ich ihnen aus und dann mache ich einen neutral pazifistisch-demokratischen Turn- und Sportverein, da werden sie dann hereinkommen und dann habe ich sie und die nationalsozialistische Bewegung ist vorbei. Ein einfaches Rezept. So denken sie und haben nicht erkannt, dass es sich hier um etwas ganz anderes handelt als um eine gewöhnliche politische parlamentarische Partei. Dass man das nicht mehr auflösen kann und dass jeder Druck die Menschen nur hart macht. Und dass dieses Deutschland, das sich jetzt in der Bewegung gefunden hat, nicht mehr zerrissen werden kann. Es gibt einen bürgerlichen Politiker, der sagt, ich will mich jetzt etwas absondern. Wenn sie abgewirtschaftet haben, die Nationalsozialisten, dann habe ich die Aufnahmestellung und dann strömen alle die Menschen zu mir wieder zurück, die da sind. So denken sie, weil sie gar nicht verstehen können, dass diese Bewegung von etwas gehalten wird, das gar nicht mehr vergehen kann. Vor diesen 30 Parteien gab es ein deutsches Volk. Und die Partei wird übergehen und nach ihnen, wir bleiben wieder unser Volk. Und wir wollen nicht sein eine Vertretung eines Berufs, einer Klasse, eines Standes, einer Konfession oder eines Landes, sondern wir wollen den Deutschen so weit erziehen, dass vor allem alle begreifen müssen, dass es kein Leben gibt ohne Recht. Und dass es kein Recht gibt ohne Macht. Und dass es keine Macht gibt ohne Kraft. Und dass jede Kraft im eigenen Volk sitzen muss. Thank you. den deutschen Menschen geknebelt und geschlagen, den Gummigürtel zum Zepter ihrer Freiheit erhoben, Deutschland nach außen versklavt und jetzt in letzter Minute seit 6 Wochen, da entdecken wir auf einmal, dass es auch so etwas wie Freiheit geben soll. Ich weiß, dass Sie nun diese Bewegung, die heute dieses Recht für sich in Anspruch nimmt, hassen. Ich weiß auch, dass Sie uns mit schweren Vorwürfen beladen. Ihr habt vielleicht geglaubt, uns mit diesem blutigen Terror mürbe zu machen. Ich versichere euch, ehe noch 2 oder 3 Monate vergangen sind, wird euer Terror beseitigt sein. Verwahren wir das Land. Thank you. Nationalsozialisten, Parteigenossen. Das muss die Welt wissen. Deutschland wird friedliebend sein, wie nur ein Volk friedliebend sein kann. Wenn diesem deutschen Volk nicht an seine Ehre getastet wird. Wenn wir an diesem Tage einen Rückblick halten, dann kann er nicht enden im Jahre 33, sondern er muss zurückschweifen. Dieser 30. Januar ist uns nicht als ein Geschenk des Himmels in den Schoß gefallen, sondern er ist blutig, schwer und bitter erkämpft worden. Und diese Zeit des Kampfes, sie hat uns zusammengefügt. Sie hat Führer und Gefolgschaft sich gegenseitig verstehen und kennenlernen lassen. Weil wir Opfer bringen konnten und bringen wollten, deshalb ist dieses Deutschland gekommen. Wenn also einer uns erklärt, auch die Zukunft wird wohl Opfer fordern, jawohl, der Nationalsozialismus ist keine Lehre der Trägheit, sondern eine Lehre des Kampfes. Der Nationalsozialismus ist keine Lehre des Glücks, des Zufalls, sondern eine Lehre der Arbeit, eine Lehre des Ringens und damit auch eine Lehre der Opfer. Ich weiß, alles, was ihr seid, seid ihr durch mich, und alles, was ich bin, bin ich nur durch euch allein. So möchte ich euch, meine alten Mitkämpfer, denn an diesem Tage der Erinnerung hier in der Dreieckigen Hauptstadt begrüßen, indem ich euch danke. Danke für all die Treue und all den Glauben und all die Opfer, die ihr die langen Jahre mit mir wieder den Kampfruf auszustoßen auf das, was uns das Höchste ist auf dieser Welt. Wir haben nicht ihre Kolonien, wir haben nicht alle die Möbel. Deutsche, Volksgenossen und Genossinnen, deutsche Bauern. Wo sind hier die Demokratien der anderen Länder? Wo ist es möglich, dass Volk und Führung, Nation und Regierung in solcher Art ineinander übergehen und neben und beieinander stehen? Wir haben nicht ihre Kolonien. Wir haben nicht alle die Möglichkeiten internationaler Weltverbindungen, die diesen Staaten und Völkern zu eigen sind. Wir müssen unser Reich, in dem wir so beengt sind und so wenig Lebensvoraussetzungen besitzen, sorgfältig überlegt bearbeiten und bewirtschaften. Wir kommen ohne Plan nicht aus. Das Volk allein ist unser Herr. Und diesem Volk dienen wir nach unserem besten Wissen und Gewissen. Zumal möchte ich ihm die Bitte erheben, er möge uns auch im kommenden Jahr wieder die Arbeit segnen. Für unser Volk, auf das es lebe und Deutschland nie vergeht. Deutschland, sieg heil! Sieg heil! Sieg heil! Deutsche Bauern, zum vierten Mal treffen wir uns auf diesem Berg. Und mir kommt die heutige Kundgebung vor, so wie eine der vielen Versammlungen in der Kampfzeit, da es oft regnete und wetterte. Und trotzdem 10 und 10 auf Hunderttausende Volksgenossen zusammengekommen waren, alle erfüllt von einem Gedanken: Wie können wir Deutschland aus der Not, dem Elend und vor allem aus der Verzweiflung wieder erlösen? Wo wäre das möglich, dass an einem Tag wie heute, da es kalt ist und der Wind die Wüsten wenige hundert Meter über die Berge peitscht und man jeden Moment erwarten muss, dass es wieder regnet, wo wäre es möglich, dass an einem solchen Tag Hunderttausende und Hunderttausende, fast 1 Million Menschen zusammenströmen zu einem gemeinsamen Bekenntnis? Das ist der große Ausdruck des Gemeinschaftsempfindens unseres Volkes und damit letzten Endes einer weisen und hohen Vernunft. Millionen haben dieselbe Empfindung. Wir gehören zusammen, dann sind wir alles, zerrissen sind wir gar nicht. Meine deutschen Bauern, Gestalt im vergangenen Jahre die Ernte eingeführt wurde, hat sich in Deutschland ein Wandel von geschichtlichem Ausmaße vollzogen. Ein Parteistag ist gefallen. Ein Volksstaat ist erstanden. Vielleicht wird erst eine spätere Zeit die Größe der Umwälzung dieser letzten 8 Monate ganz würdigen können. Verkehr, beginnen wir nunmehr neue Schlagadern zu bauen. Wir haben 4 Jahre damals uns ausgebeten und wollen diese 4 Jahre nützen, zum Nutzen und Frommen unseres deutschen Volkes und damit wohl in erster Linie für den deutschen Arbeiter. So bitte ich Sie denn, gehen Sie jetzt zur Arbeit und die 6 Jahre vergangen, soll ein Riesenwerk zeigen von unserem Willen, unserem Fleiß, unserer Fähigkeit und unserer Entschlusskraft. Deutsche Arbeiter, an das Werk! Das deutsche Volk, unser Vaterland, die Bewegung, die Bewegung. So wie wir es überall in Deutschland tun, auch im Osten und im Süden, Europa im Norden oder im Westen, überall wo Deutsche leben, so wollen wir es auch hier tun. Unser deutsches Volk, unser Vaterland, die Bewegung, die beides einmal retten muss. Yeah! Die Heil! Heil Hitler! Heil! Bedenken Sie, als ich in diesen Januartagen und Februartagen 1933 in die Reichskanzlei einzog, da stand ein Gebiet von der Größe Thüringens vor der Zwangsversteigerung. Hunderttausende an Bauernhöfen, die sollten damals unter den Hammer kommen. Die haben das abgestoppt und darüber hinaus, ich glaube, der deutsche Bauer ist heute wieder auf einen festen Boden gekommen. Und so ist es auch mit dem deutschen Arbeiter. 7 Millionen Erwerbslose, sie sind jetzt zusammengesunken. Unter 1,5 Millionen. Das haben unsere Gegner nicht für möglich gehalten. Und es ist doch möglich geworden. Wir wollen friedlich eine Gemeinschaft bilden, wollen niemandem etwas zuleide tun. Allein niemals werden wir von unserem Recht weichen und niemals ein Leid erdulden. Stets werden wir die Ehre über alles stellen. Und wenn wir nach 10 Jahren uns dann hier wieder treffen werden, dann wollen wir wieder, ohne rot werden zu müssen, zurückblicken können auf die dann abgelaufene Zeit. Und ihr, meine Männer, ihr seid mir verpflichtet, dafür zu sorgen, dass, wenn dieser nächste Appell nach 10 Jahren hier stattfindet, wir wieder vor dem ganzen deutschen Volk bekennen können. 10 Jahre Ehre, 10 Jahre Kampf und damit 10 Jahre Freiheit für unser Volk. Deutschland steht. Abend das Denkmal und trug sich heute eine erhebende Feier. Nicht nur die Erinnerung an die große vergangene Zeit, sondern auch das feierliche Bekenntnis, zu wahren, was unser ist. Zu wahren die heiligen Erinnerungen, aber auch zu wahren die Rechte der Gegenwart. Zu diesen Rechten der Gegenwart gehört die Rückkehr des Targets zum Reich. Wir wünschen den Frieden mit anderen Menschen. Niemand von uns wünscht fremdes Gut. Keiner will fremdes Volk und kein Verein. Aber was Gott als unser Volk geschaffen hat, gehört auch. Genossen und Genossinnen, am 30. Januar sind in Deutschland die Würfel gefallen. Und ich glaube nicht, dass die Gegner, die damals noch dann, heute auch noch lachen. Wir sind lebende Bürger dafür, dass niemals wiederkommt das Zeitalter dieser korrupten Parteierscheinungen. Seit dem Tag hat sich von Woche um Woche steigend unsere Flagge zum Symbol des deutschen Volkes und Reiches erhoben. Eine neue Volksgemeinschaft wird in Deutschland aufgebaut. Denn es ist das schönste und das herrlichste Team, das es gibt. Es ist der Mut zu bedauern, über deinen Stein nicht hinausgehen. Dieses Glück zu helfen, dass den am meisten belohnt, der sich zu diesem sozialistischen Staat bekennt, das muss es auch am Beginn jedes neuen Winters. Es ist wirklich etwas Wunderbares, die Volksgemeinschaft so aufzufassen. Nicht in einer Vereinsrede vom Volk der Brüder zu sprechen, sondern hineinzugehen in das Volk, alle seine Vorurteile allmählich zu überwinden, um dann zu helfen und immer wieder zu helfen. Wenn dieses Volk und dieses Deutschland je zugrunde ginge, was würde dann der einzelne Mensch sein? Was würde er dann auf dieser Welt noch zu bedeuten haben? In diesem Volk, da stehen wir, mit diesem Volk leben wir, mit ihm sind wir verbunden auf Gedeih und auf Verderb. Dieses Volk zu erhalten ist unsere heilste und höchste Aufgabe. So beginnen wir das neue Winterhilfswerk, diese gewaltige soziale Arbeit. Sie ist mehr als ein Almosen. Wenn wir sagen, nicht den Reichen, gebt ihr den Armen, sondern wir sagen, deutsches Volk, hilft dir selbst. Jeder soll helfen, ob arm oder reich. Jeder soll sich denken, es gibt noch einen, der ärmer ist als ich, und dem will ich helfen als Volksgenosse. Applaus. Und einer sagt, das ist aber doch in Ordnung noch nicht. Das ist dann der Ruhm und Titel erst für deine Gabe. Wenn du dieses Opfer bringst, dann kannst du noch erhobener Tausend durch deine Volksgemeinschaft ziehen. Und der Glaube an Deutschland ist unerschütterlich und unser Willen unbändig. Und wenn denen Glaube, die so inbrünstig feilen, dann kann auch der Himmel seine Zustimmung nicht versagen. Und ich erwarte von jedem Deutschen, der Anstand und Charakter hat, dass er in diese Kolonne mitmarschiert. Es ist die Aufgabe der nationalsozialistischen Revolution, den Millionen unserer Volksgenossen die Grundbedingungen klar zu machen, auf denen das Leben aller beruht. Was dem Einzelnen die Natur gegeben hat, muss er als Eintrag wieder abstatten, seine Folge. Er kann nur ein Recht in diese Gemeinschaft in Anspruch nehmen, das erweckt sich aus der Erfüllung der zugewiesenen eigenen Pflicht. Die Arbeit ist daher in keiner Form eine Schande, sondern der höchste Adel für jeden, der durch sie und mit dir getreulich mithilft am Aufbau des gemeinsamen Lebens und damit beiträgt zur Erhaltung der Nation. Es war daher unser höchstes Bemühen, den Begriff der Arbeit in seiner edelsten Bedeutung herauszuheben aus dem verwirrenden Getriebe unseres sonstigen wirtschaftlichen Lebens. Insbesondere aber wollten wir den Millionen unserer Volksgenossen die monumentale These zum inneren Verständnis bringen, dass es keine Arbeit gibt, die als Arbeit an sich zu einer minderen gesellschaftlichen oder gar menschlichen Einschätzung berechnen würde. Wir wollen an diesem Tag den Ruhm jeder Millionenarmee nicht feiern, die als unbekannte und namenlose Soldaten der Arbeit in Feinde ihres Angesichtes getreulich mithelfen, in Stadt und Land, auf dem Acker, in der Werkstatt, die Züge zu schaffen, die unter Volk in die Reihe der Kulturnationen der Welt hineinheben und in Ehren bestehen lassen. Vor allem alle mögliche Vorsehung, unsere sehnliche Hoffnung in Erfüllung gehen lassen, dass unsere deutschen Menschen sich immer mehr zusammenfinden in gegenseitiger Nachsicht und in gegenseitigem Verstehen, um endlich das Ziel zu erreichen, für das unser Volk seit Jahrtausenden kämpfte, viele Generationen litten und Millionen sterben mussten. Ein freies deutsches Volk in einem starken deutschen Reich. Niemals mehr abzuenden ein Schluss. Es soll aber aus diesen Opfern heraus bei uns die Entschlossenheit kommen, dir eins mit den Verantwortlichen an diesen Opfern ein unerbittliches Gericht zu halten. Unser deutsches Vaterland, unser deutsches Volk, unser heiliges Reich der Zukunft, heil! Thank you. ihnen wird viel mehr gefordert, als man früher besonders von Soldaten forderte. Es genügt nicht, dass sie nur das Waffenhandwerk lernen, sondern es ist notwendig, dass sie darüber hinaus fortschrittliche Nationalsozialisten sind. Dass sie zu jeder Stunde als Werber unserer Bewegung auftreten. Sie sind hier eine Auslese aus ganz Deutschland. Und so ist unsere Bewegung eine Auslese aus ganz Deutschland. Sie trägt Deutschland. Und wenn sie kapituliert, kapituliert nicht eine Bewegung, sondern Deutschland kapituliert. Alles hat dem Leben zu dienen. Und das Schönste ist es für mich, der ich weiß, dass dieses wunderbare Regiment des deutschen Volkes und unserer Bewegung meinen Namen trägt. Halt! Was hier steht, ist keine Redensart, das ist eine Realität aus Blut und Fleisch. Etwas über 4 Monate regieren wir jetzt. Und wir können mit Stolz sagen, die Zahl der Erwerbslosen ist um rund 1,2 Millionen zurückgegangen. Lasst euch Zeit! In 4 Monaten haben wir 1,2 Millionen beseitigt. Wir werden weiter angreifen und nicht rasten, bis wir das Ziel erreicht haben. Erla meines Volkes, Lehre meines Volkes und dafür... Vor 3 Wochen wurde ein ewiges Ziel deutschen Strebens und deutschen Kämpfens erreicht. Ich wollte damals sofort hierher kommen. Allein, es gab eine Anzahl rein formeller Dinge, die erledigt werden mussten, und die nur in der Reichshauptstadt erledigt werden konnten. So ging ich damals nach Berlin und bin jetzt bei euch. Und ich bin so glücklich, in diesen Tagen hier zu sein, da sich ein Traum meiner Jugend und die Sehnsucht meines Lebens erfüllt hat. So wie ihr, meine Volksgenossen, hier jubelt und euch freut, so habe ich in diesen knapp 14 Tagen die Menschen gesehen. In Königsberg, in Ostpreußen, genauso in Sachsen, genauso in Berlin, genauso in Hamburg, genauso in Köln, genauso in Frankfurt, genauso in Stuttgart, genauso in München, im ganzen Deutschen Reich. Ist es nicht anders? Der Herrgott hat die Völker geschaffen. Was aber Gott einte, soll Menschen niemals mehr trennen. Erste Mal in der Geschichte unseres Volkes wird ein Reich gebaut aufgrund des Willens des Volkes selbst. Ich... will dabei in Zukunft nichts anderes sein, als was ich in der Vergangenheit war. Warner meines Volkes! Lehrer meines Volkes und der Führer meines Volkes. Es kann für unser ganzes Verhalten nur eine einzige Richtlinie geben. Unsere große und unerschütterliche Friedensliebe. Mit umso größerer Beunruhigung verfolgt aber das deutsche Volk gerade deshalb die Vorgänge in Litauen. In tiefstem Frieden wurde das Memelland Jahre nach dem Friedensschluss Deutschland geraubt. Eine große Nation muss dauernd zusehen, wie gegen Recht und vertragliche Bestimmungen Angehörige des Blutes, die man im tiefsten Frieden überfallen und vom Reich weggerissen hat, schlimmer behandelt werden als in normalen Staaten Verbrecher. Ihr einziges Verbrechen ist aber nur, dass sie Deutsche sind und Deutsche bleiben wollen. Die Schlagenden, dem Reich, dass die Annahme der Gesetze vorliegenden Parteigenosse, Reichspräsidentieren, verlesen wird. Das ist die zweite Gesetz. Fragen eine Dankeschuld an die Bewegung unter deren Symbol Deutschland die Freiheit zurückgewinnen hat. Das zweite Gesetz ist der Versuch der gesetzlichen Regelung eines Problems, das im Falle des abermaligen Scheiterns dann das Gesetz zur endgültigen Lösung der nationalsozialistischen Partei übertragen werden müsste. Unter allen drei Gesetzen steht die Partei und mit dir und hinter ihr die deutsche Nation. Artikel 1. Die Reichsbahnen sind was Reich will. Artikel 2. Reich und Nationalflagge ist die nationale Flagge. Wie ist das Reich angeschlagen? Reichsbürger ist nur der Staatsangehörige deutschen oder artverwandten Blutes, der durch sein Verhalten beweist, dass er gewählt und geeignet ist, in Treue dem deutschen Volk und Reich zu dienen. Ehe sie können mit den Juden und Staatsangehörigen deutschen unter artverwandten Blutes sind verboten. Unser Führer, dem Retter und Schöpfer, Sieg Heil! Sieg Heil! Sieg Heil! Meine Herren, seit dem 30. Januar hat sich in Deutschland eine Umwälzung vollzogen, die in unserer Geschichte einst mit Recht als die nationale Revolution bezeichnet werden wird. Dass dieser Vorgang stattfand und in der uns bekannten Form, ist zwei Gründen zuzuschreiben. Erstens, die durch den November 1918 eingeleitete Vergewaltigung des deutschen Lebens innen und außen musste auf die Dauer unerträglich werden und damit zu einer Änderung führen. Zweitens, die ebenso unvernünftige wie rücksichtslose Niederhaltung und Ausschaltung des die Änderung fordernden nationalen Elements führte zwangsläufig zu einer Aufstauung dieser Kräfte und damit am Ende zur gewaltsamen Erhebung. Dass ein solcher geschichtlicher Vorgang, wie jede Kampfhandlung, hier und da auch von bedauerlichen Erscheinungen begleitet ist, liegt auf der Hand. Frauen, wir sind soeben Zeugen eines geschichtlichen Vorganges, der sich in dieser Form und in einem solchen Ausmaß bisher noch nicht abgespielt hat. Über 1 Million Menschen haben sich hier versammelt zu einer Kundgebung, an der 115 Millionen Angehörige zweier Völker in heißer Empfindung teilnehmen und die Hunderte von Millionen Menschen der übrigen Welt als mehr oder weniger interessierte Hörer verfolgen. Was uns alle in diesem Augenblick zuerst bewegt, ist die große Freude, in unserer Mitte als Gast einen jener einsamen Männer der Zeiten zu wissen, an denen sich nicht die Geschichte abprobt, sondern die selbst Geschichte machen. Zweitens fühlen wir, dass diese Kundgebung nicht eine der Versammlungen ist, wie sie immer und auch anderwärts stattfinden, sondern dass sie ein Bekenntnis ausdrückt aus gemeinsamen Idealen und zu gemeinsamen Interessen. Ein Bekenntnis, das von zwei Männern ausgesprochen wird, dass 1 Million Menschen hier hören, aber 115 Millionen mit heißem Herzen erwarten und bejahen. Und damit ist dieser Abend heute keine Volksversammlung mehr, sondern eine Völkerkundgebung. Der tiefste Sinn dieser Völkerkundgebung aber ist der aufrichtige Wunsch, unseren Ländern jenen Frieden zu garantieren, der nicht der Lohn einer entsagenden Feigheit, sondern das Ergebnis eines verantwortungsbewussten Sicherns unserer volklichen, seelischen und leiblichen sowohl als unserer kulturellen Substanzen und Werte ist. Damit glauben wir aber auch, jenen Interessen am besten zu dienen, die über unsere beiden Völker hinaus eigentlich die Interessen von ganz Europa sein müssten, wenn wir heute in der Lage sind, hier diese Kundgebung abzuhalten, dann ermessen wir den Wandel der hinter uns zurückliegenden Zeit. Kein Volk kann sich mehr nach Frieden sehnen als das Deutsche. Kein Volk hat aber auch mehr die furchtbaren Folgen von schwacher Vertrauensseligkeit kennengelernt als das unsere. Denn hinter uns liegt vor dem Machtantritt des Nationalsozialismus eine Periode von 15 Jahren, die eine einzige Folge von Unterdrückungen, Erpressungen, verweigertem gleichen Recht und damit von unsagbarer seelischer und materieller Not war. Die Ideale des Liberalismus und der Demokratie in unserem Lande haben die deutsche Nation nicht gerettet vor den schlimmsten Vergewaltigungen, die geschichtlich denkbar waren. So musste der Nationalsozialismus ein anderes und wirkungsvolleres Ideal aufrichten, um unserem Volk jene allgemeinen Menschenrechte wiederzugeben, die ihm anderthalb Jahrzehnte lang verweigert worden sind. In dieser Zeit bitterster Prüfungen, da hat sich, ich muss mich am heutigen Abend vor dem deutschen Volk und einer ganzen Welt aussprechen, Italien und besonders das faschistische Italien an den Demütigungen, unseres Volkes nicht beteiligt. Es hat in diesen Jahren Verständnis aufzubringen vermocht für die Forderungen einer großen Nation nach gleichem Recht für ihr nacktes Leben und nicht zuletzt für ihre volkliche Ehre. Es erfüllte uns daher mit aufrichtiger Befriedigung, dass eine Stunde kam, in der wir uns dessen erinnern konnten und, wie ich glaube, erinnert haben. Außer Gemeinsamkeit der faschistischen und der nationalsozialistischen Revolution ist heute eine Gemeinsamkeit nicht nur der Ansichten, sondern auch des Handelns gekommen. Dies ist aber ein Glück in einer Zeit und für eine Welt, in der die Tendenzen der Zerstörung und der Deformation überall sichtbar sind. Das faschistische Italien ist durch die geniale schöpferische Tätigkeit eines gestalteten Mannes zu einem neuen Imperium geworden. Sie, Benito Mussolini, werden in diesen Tagen mit eigenen Augen aber die Tatsache am nationalsozialistischen Staat festgestellt haben. Auch Deutschland ist in seiner volkslichen Haltung und seiner militärischen Stärke wieder eine Weltmacht. Die Kraft dieser beiden Reiche bildet heute den stärksten Garanten für die Erhaltung eines Europas, das auch eine Empfindung besitzt für seine kulturelle Mission und nicht gewillt ist, durch destruktive Elemente der Auflösung zu verfallen. Jeder Versuch aber, eine solche Völkergemeinschaft durch gegenseitiges Ausspielen, durch Verdächtigungen oder durch die Unterschiebung unwahrer Ziele auseinanderbringen oder auflösen zu wollen, wird ebenso scheitern an dem Wunsch der 115 Millionen, die in dieser Stunde diese Kundgebung der Gemeinschaft bilden, die aber besonders am Willen der beiden Männer, die hier vor Ihnen stehen und zu Ihnen sprechen. Danke, Männer und Frauen, in wenigen Tagen hat sich innerhalb der deutschen Volksgemeinschaft eine Umwälzung vollzogen, die wir heute wohl in ihrem Umfang sehen, deren Bedeutung aber erst spätere Geschlechter ganz ermessen werden. Es ist in den letzten Jahren von den Machthabern des nunmehr beseitigten Regimes oft von der besonderen Mission gesprochen worden, die in ihren Augen dieses Land zu erfüllen hätte. Ein Führer der Legitimisten hat sie in einer Denkschrift genau umrissen. Nach ihr war es die Aufgabe dieser sogenannten Selbstständigkeit des Landes Österreich, die in den Friedensverträgen fundiert und von der Gnade des Auslandes abhängig war, die Bildung eines wahrhaft großen deutschen Reiches zu verhindern und damit den Weg in die Zukunft des deutschen Volkes zu verriegeln. Ich proklamiere nunmehr für dieses Land seine neue Mission. Sie entspricht dem Gebot, das einst die deutschen Siedler aus allen Gauen des Altreichs hierher gerufen hat. Die älteste Ostmark des deutschen Volkes soll von jetzt ab das jüngste Bollwerk der deutschen Nation und damit des deutschen Reiches sein. Jahrhundertelang haben sich in den unruhevollen Zeiten der Vergangenheit die Stürme des Ostens an den Grenzen der alten Mark gebrochen. Jahrhundertelang für alle Zukunft soll sie nunmehr wieder sein, ein eiserner Garant für die Sicherheit und für die Freiheit des Deutschen Reiches und damit ein Unterpfand. Oh. und damit ein Unterpfand für den Frieden unseres großen Volkes. Und ich weiß, die alte Ostmark des Deutschen Reiches wird ihrer neuen Aufgabe genauso gerecht werden, wie sie die alte einst gelöst und gemeistert hat. Ich spreche im Namen der Millionen Menschen dieses wunderschönen deutschen Landes, im Namen der Steirer, der Nieder- und Oberösterreicher, der Kärntner, der Salzburger, der Roller und vor allem im Namen der Stadt Wien bin ich es den in diesem Augenblick zuhörenden 68 Millionen übrigen deutschen Volksgenossen. Augenblick zuhörenden 68 Millionen übrigen deutschen Volksgenossen in unserem weiten Reich versichere. Dieses Land ist deutsch. Es hat seine Mission begriffen. Es wird diese erfüllen und es soll an Treue zur großen deutschen Volksgemeinschaft von niemandem überboten werden. Unsere Aufgabe aber wird es nun sein, durch Arbeit, Fleiß und gemeinsames Einstehen und Zusammenstehen die großen sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Aufgaben zu lösen. Vor allem aber Österreich immer mehr zu einer Trutzburg nationalsozialistischer Gesinnung und nationalsozialistischer Willenskraft zu entwickeln und auszubauen. Ich kann diesen Appell an Sie aber nicht schließen, ohne nun der Männer zu gedenken, die es mir ermöglicht haben, die große Wende in so kurzer Zeit mit Gottes Hilfe herbeizuführen. Ich danke den nationalsozialistischen Mitgliedern der Regierung, an ihrer Spitze dem neuen Reichsstatthalter seit Ingwert. Ich danke... Ich danke den zahllosen Parteifunktionären. Ich danke aber vor allem den ungezählten namenlosen Idealisten, den Kämpfern unserer Formationen, die in den langen Jahren der Verfolgung bewiesen haben, dass der Deutsche unter Druckgesetz nur noch härter wird. Jahre der Leidenszeit habe mich in meiner Überzeugung vom Werte des deutsch-österreichischen Menschen im Rahmen unserer großen Volksgemeinschaft nur bestärkt. Die wunderbare Ordnung und Disziplin dieses gewaltigen Geschehens ist aber auch ein Beweis für die Kraft der diese Menschen beseligenden Idee. Ich kann somit in dieser Stunde dem deutschen Volk die größte Vollzugsmeldung meines Lebens abstatten, als Führer. Führer und Kanzler der deutschen Nation und des Reichs, melde ich vor der deutschen Geschichte nunmehr den Eintritt meiner Heimat in das Deutsche Reich. Die unsere Revolution beherrschten, widersprechen in keiner Weise den Interessen der übrigen Welt. Erstens, Verhinderung des drohenden kommunistischen Umsturzes und Aufbau eines die verschiedenen Interessen der Klassen und Stände, einigen des Volksstaates und dir auf dem Begriff des Eigentums als der Grundlage unserer Kultur. Zweitens, Lösung des schwersten sozialen Problems durch die Zurückführung der Millionenarmee unserer bedauernswerten Arbeitslosen in eine allen nützliche Produktion. Drittens, Wiederherstellung einer stabilen und autoritären Staatsführung, indem wir in grenzenloser Liebe und Treue an unserem eigenen Volkstum hängen, respektieren wir die nationalen Rechte auch der anderen Völker aus dieser selben Gesinnung heraus und möchten aus tief innerstem Herzen mit ihnen in Frieden und Freundschaft leben. Wenn Deutschland seit Jahren unentwegt die Abrüstung aller fordert, dann geschieht dies aus folgenden Gründen. Erstens ist die Forderung nach einer tatsächlich zum Ausdruck kommenden Gleichberechtigung eine Forderung der Moral, des Rechtes und der Vernunft, eine Forderung, die im Friedensvertrag selbst anerkannt und deren Erfüllung und Lösung verbunden wurde mit der Forderung der deutschen Abrüstung als Auftakt zur Weltabrüstung. Zweitens, weil umgekehrt die Disqualifizierung eines großen Volkes geschichtlich nicht ewig aufrechterhalten werden kann, sondern einmal ihr Ende finden muss. Denn wie lange glaubt man, ein solches Unrecht einer großen Nation zufügen zu können? Das bedeutet, der Vorteil eines Augenblicks gegenüber der Dauer der Entwicklung in Jahrhunderten. Das deutsche Volk wird bleiben, genauso wie das französische. Und, wie uns durch die geschichtliche Entwicklung gelehrt wurde, das polnische. Folgendes habe ich namens des deutschen Volkes und der deutschen Regierung zu erklären. Deutschland hat abgerüstet. Es hat alle in dem Friedensvertrag auferlegten Verpflichtungen weit über die Grenzen jeder Billigkeit, ja jeder Vernunft hinaus erfüllt. Seine Armee beträgt 100.000 Mann. Die Stärken und die Art der Polizei sind international geregelt. Die in den Tagen der Revolution aufgestellte Hilfspolizei hat ausschließlich politischen Charakter. Sie musste in den kritischen Tagen des Umsturzes dem neuen Regiment zunächst den politisch als unsicher vermuteten Teil der anderen Polizei ersetzen. Nun, nach der siegreichen Durchführung der Revolution, ist sie bereits im Abbau begriffen und wird noch vor Ausgang des Jahres vollständig aufgelöst. Wenn von Seite Frankreichs nunmehr wieder die These aufgestellt wird, dass der Gleichberechtigung die Sicherheit entsprechen müsse, so darf ich demgegenüber zwei Fragen erheben. Erstens, Deutschland hat bisher alle Sicherheitsverpflichtungen übernommen, die sich aus der Unterzeichnung des Versailler Vertrags, dem Eintritt in den Völkerbund, dem Locarno-Pakt, dem Kellogg-Pakt, den Schiedsgerichtsverträgen, dem Kriegsverhütungspakt und der Nordforst-Erklärung ergeben. Welches sind die konkreten Sicherungen, die außer den internationalen Verpflichtungen von Deutschland noch übernommen werden sollen? Deutschland wäre auch ohne weiteres bereit, seine gesamte militärische Einrichtung überhaupt aufzulösen und den kleinen Rest der ihm verbliebenen Waffen zu zerstören, wenn die anliegenden Nationen ebenso restlos das Gleiche tun. Die einzige Nation, die mit Recht unter der Furcht vor einer Invasion leiden könnte, ist die deutsche, der man nicht nur die Angriffswaffen verbot, sondern sogar das Recht auf Verteidigungswaffen beschnitt, ja selbst die Anlage von Grenzbefestigungen untersagte. Deutschland würde in der Verwirklichung des großherzigen Vorschlages des amerikanischen Präsidenten, die mächtigen Vereinigten Staaten als Friedensgaranten in Europa einzuschieben, eine große Beruhigung für alle die erblicken, die sich aufrichtig zum Frieden bekennen. Die deutsche Regierung und das deutsche Volk werden sich aber unter keinen Umständen zu irgendeiner Unterschrift nötigen lassen, die eine Verewigung der Disqualifizierung Deutschlands bedeuten würde. Als dauernd diffamiertes Volk würde es uns auch schwerfallen, noch weiterhin den Völkerbunde anzugehören. Durch die Initiative der Parteien des Deutschen Reichstages ist mir folgende Entschließung zugegangen, die ich nunmehr zur Verlesung bringe. Die Fraktionen der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei, der Deutschnationalen Volkspartei, des Zentrums und der Bayerischen Volkspartei haben folgende Entschließung eingebracht. Der Reichstag wolle beschließen, der Deutsche Reichstag als die Vertretung des deutschen Volkes billigt die Erklärung der Reichsregierung und stellt sich in dieser für das Leben der Nation entscheidenden Schicksalsfrage der Gleichberechtigung des deutschen Volkes geschlossen hinter die Reichsregierung. Männer und Frauen, wir kommen jetzt zur Abstimmung über diese Entschließung. Diejenigen Abgeordneten, die dieser Entschließung beitreten, bitte ich, sich von den Sitzen zu erheben. Die Welt hat gesehen, das deutsche Volk ist einig, wenn es ein Schicksal gilt. Der Reichstag ist hiermit geschlossen. Amtsleiter der politischen Organisation. Viele von ihnen blicken nunmehr auf einen jahrelang dauernden Kampf zurück. Das Ergebnis dieses Ringens steht heute sichtbar vor uns. Die Nationalsozialistische Partei ist der Staat geworden. Und ihre Führer sind heute die vor der Geschichte verantwortlichen Leiter des Deutschen Reiches. Sie, meine Amtsleiter, sind vor Gott und unserer Geschichte dafür verantwortlich, dass durch die politische Erziehung der deutschen Menschen zu einem Volk, für eine Idee, zu einer Willensäußerung niemals wieder ein November 1918 in der deutschen Geschichte möglich wird. Was uns jahrelang als Traumbild vorschwebte, ist Wirklichkeit geworden. Das Symbol der Klasseneinigung des deutschen Volkes ist das Symbol des Neuen Reiches geworden und damit Palier des deutschen Volkes. Was du von deinen Vätern ererbt hast, erwirb es, um es zu besitzen. Der kostbarste Besitz auf dieser Welt aber ist das eigene Volk. Und für dieses Volk und um dieses Volk wollen wir ringen und wollen wir kämpfen und niemals erlahmen und niemals ermüden und niemals verzagen und niemals verzweifeln. Es lebe unsere Bewegung, es lebe unser deutsches Volk, es lebe unser deutsches Reich. Sieg heil! Versammelt sind, junge Kameraden, Teil des Lebens eines Volkes, so muss versammelt sein und zusammengehören das ganze Volk. So war es leider nicht immer. Einer wollte den anderen nicht verstehen, jeder dachte nur an sich, höchstens noch seine Klasse. Und wir selbst sind nun die Zeugen der Folgen. Diese Verwirrung des Denkens gewesen. Ihr müsst in eurer Jugend euch bewahren, was ihr besitzt. Das große Gefühl, der Kameradschaft und der Zusammengehörigkeit. Wenn ihr das nicht preisgeben werdet, wird keine Welt es euch je zu nehmen vermögen. Und ihr seid dann einmal als Volk genauso festgefügt, wie ihr es jetzt seid als deutsche Juden, als unsere ganze Hoffnung, unseres Volkes Zuversicht und unser Glaube. Denn ihr, meine Jungen, ihr seid den lebenden Garanten. Ihr seid das lebende Deutschland der Zukunft. Nicht eine leere Idee, nicht ein leerer Formalismus, ein blasses Schämen. Nein, ihr seid Blut von uns, Fleisch von uns, Geist von uns. Ihr seid unseres Volkes Weiterleben. Es lebe unser Deutschland und seine in euch liegende Zukunft. Deutschland heil! Heil! Heil! SA-Männer, SS und ST-Männer, fast auf den Tag vor 10 Jahren hat die nationalsozialistische Bewegung in Verbindung mit den anderen nationalen Verbänden den ersten großen Aufmarsch der jungen deutschen Freiheitsbewegung in Nürnberg vollzogen. Welch eine gewaltige Entwicklung von damals bis zum heutigen Tage. Wieder ist es die Partei, die euch hier rief. Und wieder seid ihr erschienen, doch nicht 10.000 wie damals, sondern eine Vielzahl deutscher Männer. Sei Dank unserer Bewegung war immer die große Herrschau ihrer Männer gewesen, ihre Männer, die entschlossen und bereit sind, die Prinzipien der Volksgemeinschaft nicht nur theoretisch zu vertreten, sondern praktisch zu verwirklichen. Eine Gemeinschaft ohne Ansehen der Herkunft, des Standes, des Berufes, des Vermögens, der Bildung, eine Gemeinschaft, die sich zusammengebunden fühlt, vereint fühlt in einem großen Glauben und in einem großen Wollen, nicht für Stand und nicht für Partei, nicht für Beruf und nicht für Klasse, sondern vereint für unser Deutschland. Sehen Sie in diesen Fahnen nicht ein äußeres Zeichen, sondern sehen Sie in ihnen zugleich eine lebendige Verpflichtung. Hunderte und Hunderte sind für Sie gefallen. Zehntausende wurden verletzt, Hunderttausende haben Stellung und Beruf verloren. Die übergroße Treue aller aber hat sie von der Fahne der Opposition gemacht zur Fahne des Reiches. Und wenn 14 Jahre lang die Göttin des Glücks sich von uns gewendet hat, so wissen wir, dass wir selbst die Schuld daran trugen. Und so wissen wir dann auch, dass sie wieder ihr Antlitz zu uns wenden wird, wenn wir die Schuld gelöscht haben. Und der Himmel kann Zeuge sein, die Schuld unseres Volkes ist gelöscht. Der Frevel ist gesühnt, die Schande ist beseitigt, die Männer des Novembers sind gestürzt und ihr Regiment ist gebrochen. Wir aber wollen nicht sein für uns, sondern alles nur für unser Volk. Wir wollen nicht erringen uns, sondern alles nur für Deutschland. Denn wir sind vergänglich, aber Deutschland muss leben. Männer, zum ersten Mal seid ihr in dieser Form zum Appell vor mir und damit vor dem ganzen deutschen Volke angetreten. Ihr repräsentiert eine große Idee. Und wir wissen, dass für Millionen unserer Volksgenossen die Arbeit nicht mehr ein trennender Begriff sein wird, sondern ein alle gemeinsam Verbindender. Und dass insbesondere keiner mehr dann in Deutschland leben wird, der in der Arbeit der Faust Minderes sehen wird, als in irgendeiner anderen Arbeit. Durch eure Schule wird die ganze Nation gehen. Die Zeit wird kommen, da kein Deutscher hineinwachsen kann in die Gemeinschaft dieses Volkes, der nicht erst durch eure Gemeinschaft gegangen ist. Und ihr werdet wissen, in diesem Augenblick sehen euch nicht die Augen der Hunderttausende in Nürnberg, sondern in dem Augenblick sieht euch zum ersten Mal Deutschland. Und ich weiß, so wie ihr in stolzer Ergebenheit diesem Deutschland Dienst tut, wird heute Deutschland in stolzer Freude seine Söhne in euch marschieren sehen. Jugend. Nach einem Jahr kann ich euch hier wieder begrüßen. Ihr seid heute hier in dieser Muschel nur ein Ausschnitt dessen, was außer ihr über ganz Deutschland steht. Und wir möchten nun dass ihr, deutsche Jungens und deutsche Mädchen, in euch all das aufnehmt, was wir dereinst uns von Deutschland hoffen. Wir wollen ein Volk sein. Und ihr, meine Jugend, sollt dieses Volk nun werden. Wir wollen einst keine Klassen und Stände mehr sehen. Und ihr dürft sie in euch schon nicht mehr groß werden lassen. Wir wollen einst ein Reich sehen. Und ihr müsst euch schon dafür erziehen. Wir wollen, dass dieses Volk einst gehorsam ist. Und ihr müsst euch in den Gehorsam üben. Wir wollen, dass dieses Volk einst friedliebend und aber auch tapfer ist. Und ihr müsst friedfertig sein. Fertig sein und mutig zugleich. Wir wollen, dass dieses Volk einst nicht verweichlicht wird, sondern dass es hart sein kann. Und ihr müsst euch in der Jugend dafür stehlen. Ihr müsst lernen, Entbehrungen auf euch zu nehmen, ohne jemals zusammenzubrechen. Denn was wir auch heute schaffen und was wir tun, wir werden vergehen, aber in euch wird Deutschland weiterleben. Und wenn von uns nichts mehr übrig sein wird, dann werdet ihr die Fahne, die wir einst aus dem Nichts hochgezogen haben, in euren Fäusten halten müssen. Und ich weiß, das kann nicht anders sein, denn ihr seid Fleisch von unserem Fleisch und Blut, von unserem Blut. Und in eurem jungen Gehirn brennt derselbe Geist, der uns beherrscht. Ihr könnt nicht anders sein, als mit uns verbunden. Und wenn die großen Kolonnen unserer Bewegung heute siegend durch Deutschland marschieren, dann weiß ich, ihr schließt euch den Kolonnen an. Und wir wissen, vor uns liegt Deutschland, in uns marschiert Deutschland und hinter uns kommt Deutschland. Nationalsozialistischen Partei. 200.000 Männer sind unversammelt, die nichts hergerufen hat als das Gebot ihres Herzens, nichts hergerufen hat als das Gebot ihrer Treue. Die große großen Not unseres Volkes, die uns einst ergriffen hat und die uns zusammenführte im Kampfe, ringen und groß werden ließ. Daher können das alle die nicht verstehen, die nicht die gleiche Not in ihrem Volk gelitten haben. Ihnen erscheint es rätselhaft und geheimnisvoll, was diese Hunderttausende denn zusammenführt, was in Not, Leiden, Entbehrungen ertragen lässt. Sie können sich das nicht anders denken, als durch einen staatlichen Befehl. Sie irren sich. Nicht der Staat befiehlt uns, sondern wir befehlen dem Staate. Nicht der Staat hat uns geschaffen, sondern wir schaffen uns unseren Staat. Nein, die Bewegung, sie lebt und sie steht felsenfest begründet. Und solange auch nur einer von uns atmen kann, wird er diese Bewegung seine Kräfte leihen und für sie eintreten, so wie in den Jahren, die hinter uns liegen. Dann wird zur Trommel die Trommel kommen, zur Fahne die Fahne, dann wird zur Gruppe die Gruppe stoßen, zum Gau der Gau, und dann wird endlich diese gewaltige Kolonne der geeinten Nation nachfolgen das früher zerrissene Volk. Es würde ein Frevel sein, wenn wir jemals sinken ließen, was mit so viel Arbeit, so viel Sorgen, so viel Opfern und so viel Not erkämpft und errungen werden musste. Man kann nicht dem untreu werden, was einem ganzen Leben Inhalt, Sinn und Zweck gegeben hat. Es wird nicht so etwas aus nichts, wenn diesem Werden nicht ein großer Befehl zugrunde liegt. Und dem Befehl gab uns kein irdischer Vorgesetzter, den gab uns der Gott, der unser Volk geschaffen hat. So sei denn unser Gelöbnis an diesem Abend, in jeder Stunde, an jedem Tag, nur zu denken an Deutschland, an Volk und an Reich. An unsere deutsche Nation, unser deutsches Volk, Sieg heil! Sieg heil! Sieg heil! Sieg! SA und SSR. Vor wenigen Monaten hat sich über der Bewegung ein schwarzer Schatten erhoben. Die SA hat so wenig als irgendeine andere Institution der Partei mit diesen Schatten etwas zu tun. Sie täuschen sich alle, die glauben, dass auch nur ein Riss in das Gefüge unsere einzige Bewegung gekommen sei. Sie steht fest, so wie dieser Block hier. Und sie wird in Deutschland durch nichts zerbrochen. Und wenn jemand sich am Geiste meiner SA versündigt, dann trifft das nicht diese SA, sondern nur diejenigen selbst, die es wagen, sich an ihr zu versündigen. Und nur ein Wahnsinniger oder ein bewusster Lügner kann denken, dass ich oder irgendjemand jemals die Absicht hätten, das aufzulösen, was wir selbst in langen Jahren aufgebaut haben. Nein, meine Kameraden, wir stehen fest zusammen für unser Deutschland und wir müssen fest zusammenstehen für dieses Deutschland. Ich übergebe euch dann die neuen Feldzeichen in der Überzeugung, dass ich sie in die treuesten Hände gebe, die es in Deutschland gibt. Denn in den Zeiten hinter uns, da habt ihr mir eure Treue tausendfältig bewiesen. Und in der Zeit vor uns kann es nicht anders sein und es wird auch nicht anders sein. Und so grüße ich euch denn als meine alten, treuen SA-Männer. Sieg heil! Der sechste Parteitag der Bewegung geht zu Ende. Was für Millionen Deutsche, die außerhalb unserer Reihen stehen, vielleicht nur als imposantestes Schauspiel politischer Machtentfaltung gewertet wird, war für die Hunderttausende der Kämpfer unendlich mehr. Das große persönliche und geistige Treffen der alten Streiter und Kampfgenossen. Und vielleicht hat mancher unter ihnen trotz der zwingenden Großartigkeit dieser Herrscher unserer Partei sich wehmütigen Herzens zurückbesonnen in jene Tage, da es noch schwer war, Nationalsozialist zu sein. Als unsere Partei gerade 7 Mann hoch war, sprach sie schon 2 Grundsätze aus. Erstens, sie wollte eine wahrhaftige Weltanschauungspartei sein. Und zweitens, sie wollte daher kompromisslos die einzige Macht und alleinige Macht in Deutschland. Wir mussten als Partei in der Minorität bleiben, weil wir die wertvollsten Elemente des Kampfes und des Opfersinns in der Nation mobilisierten, die zu allen Zeiten nicht die Mehrheit, sondern die Minderheit ausgemacht haben. Und weil dieser beste Rassenwert der deutschen Nation in einer stolzen Selbsteinschätzung mutig und kühn die Führung des Reiches und Volkes forderte, hat das Volk sich in immer größerer Zahl dieser Führung angeschlossen und unterstellt. Das deutsche Volk ist glücklich in dem Bewusstsein, dass die ewige Flucht der Erscheinungen nunmehr endgültig abgelöst wurde von einem ruhenden Pol. der sich als Träger seines besten Blutes fühlen und dieses wissend zur Führung der Nation erhoben hat und entschlossen ist, diese Führung zu behalten, wahrzunehmen und nicht mehr abzugeben. Es wird stets nur ein Teil eines Volkes aus wirklich aktiven Kämpfern bestehen. Von ihnen wird mehr gefordert als von den Millionen der übrigen Volksgenossen. Für sie genügt nicht die bloße Ablegung des Bekenntnisses "Ich glaube", sondern der Schwur "Ich kämpfe". Wird für alle Zukunft die politische Führungsauslese des deutschen Volkes sein. Sie wird in ihrer Lehre unveränderlich, in ihrer Organisation stahlhart, in ihrer Taktik schmiegsam und anpassungsfähig, in ihrem Gesamtbild aber wie ein Orden sein. Ziel aber muss sein, alle anständigen Deutschen werden Nationalsozialisten. Nur die besten Nationalsozialisten sind Parteigenossen. Haben unsere Gegner dafür gesorgt, dass durch Verbot und Verfolgungswillen von Zeit zu Zeit die Bewegung wieder ausgekämmt wurde von dem leichten Zeug, das sie für ihr einzufinden begann. Heute als Musterung halten und abstoßen, was sich als schlecht erwiesen hat. Und deshalb innerlich nicht zu uns gehört. Es ist unser Wunsch und Wille, dass dieser Staat und dieses Reich bestehen sollen in den kommenden Jahrtausenden. Wir können glücklich sein zu wissen, dass diese Zukunft restlos uns gehört. Wenn die älteren Jahrgänge noch wanken werden könnten, die Jugend ist uns verschrieben und verfallen mit Leib und Seele. Partei durch unser aller Zutun die höchste Verkörperung des nationalsozialistischen Gedankens und Wesens verwirklichen, wird sie eine ewige und unzerstörbare Säule des deutschen Volkes und Reiches sein. Dann wird einst neben die herrliche, ruhmreiche Armee den alten, stolzen Waffenträgern unseres Volkes die nicht minder traditionsgefestigte politische Führung der Partei treten. Und dann werden diese beiden Einrichtungen gemeinsam den deutschen Menschen erziehen und festigen und auf ihren Schultern tragen den deutschen Staat, das Deutsche Reich. In dieser Stunde verlassen schon wieder Zehntausende von Parteigenossen die Stadt, während aber die einen noch von der Erinnerung zehren, werden andere schon wieder beginnen zu rüsten zum nächsten Appell. Und wieder werden die Menschen kommen und gehen und stets aufs Neue ergriffen, beglückt und begeistert sein. Denn die Idee und die Bewegung sind Lebensausdruck unseres Volkes und damit ein Symbol des Ewigen. Es lebe die nationalsozialistische Bewegung! Es lebe Deutschland! Was ist unser heutiges Deutschland? Nicht wieder schön und herrlich. Indem ich euch überblicke, weiß ich, mein Lebenskampf ist nicht umsonst gekämpft. Ihr werdet treu sein, wie jemals wir Deutsche treu sein konnten. Immer wieder wird eine neue Jugend antreten in diese Stadt hier. Ich sehe das von mir in Jahrhunderten immer wieder antreten und wird immer schöner sein, immer kraftvoller sein und wird immer gesünder sein und wird immer mehr Hoffnung bieten den lebenden Geschlechtern auf die Zukunft. Ich bin nicht der Klagende, ich bin nur der Warner. Ich bin nicht der Fürchtende, sondern ich bin nur der Vorbereitende. Ich zittere nicht vor der Stunde irgendeiner Entscheidung, aber ich will sie sehen und ich will stark sein. Ich will die Füße fest in unsere Erde stemmen, um dem Ansturm nicht zu erliegen. Und ihr werdet neben mir stehen, wenn diese Stunde jemals kommen sollte. Ihr werdet vor mir, neben und seiten und hinter mir stehen. Und wir werden in unserem Zeichen wieder siegen! Meine Fragen! Ich habe damals der Nation ein Programm vorgelegt und ihre Versprechen gegeben. Hab ich es gehalten oder nicht? Und zweitens, konnten sterbliche Menschen überhaupt mehr leisten, als wir geleistet hatten? Wir wollen nur den Frieden. Wir haben den Krieg kennengelernt. Wir wollen den Völkern um uns gerne die Hand geben. Wollen mit ihnen zusammenarbeiten. Wir haben keine Feindschaft gegen sie. Empfinden keinen Hass gegen sie. Niemals aber wird Deutschland bolschewistisch werden. Das muss man wissen. Der Führer spricht zu seiner Jugend. Was wir uns unter der deutschen Jugend der Zukunft wünschen, ist etwas anderes, als das die Vergangenheit sich gewünscht hat. Wir sehen heute nicht mehr die damaligen Bierspießer, das Ideal des deutschen Volkes, sondern in Männern und in Mädchen, die kerngesund sind, die straff sind. Wir müssen einen neuen Menschen nehmen, auf dass unser Volk nicht an den typischen Degenerationserscheinungen dieser neuen Zeit zugrunde geht. In unseren Augen muss der deutsche Junge der Zukunft schlank und rank sein, flink wie Windhunde, zäh wie Leder und hart wie Kruppstahl. Alles, was wir von Deutschland der Zukunft fordern, das Jungens und Mädchens verlangen wir von euch. Wenn nicht ein Wille befiehlt, sind immer die anderen zu gehorchen haben. Von oben beginnend und ganz unten erst endend. Wir gehen unseren Weg und wollen keines anderen Weg durchkreuzen. Wir sind an eine stark verschworene Gemeinschaft. Mögen auch die anderen uns auf unseren Weg in Ruhe lassen. Das ist der einzige Vorbehalt, den wir über unsere Friedensfliege aufstellen müssen. Keinem etwas zu leide tun und von keinem ein Leid erdulden. Die Nationalsozialistische Partei hat Ungeheures geschaffen. Nicht unsere Wirtschaftsführer, nicht unsere Professoren und Gelehrten, nicht Soldaten und nicht Künstler, nicht Philosophen, Denker und Dichter haben unser Volk vom Abgrund zurückgerissen, sondern ausschließlich das politische Soldatentum dieser Partei. Ihre Wirkung spüren wir erst in den Anfängen. Ihre fortlaufende Bedeutung aber wird einmal die Nachwelt ermessen. Ich muss aber in diesem Zusammenhang eine Stellung nehmen gegen die besonders von bürgerlicher Seite so oft vorgebrachte Phrase: Ja, der Führer, ja, aber die Partei, das ist doch etwas anderes. Nein, meine Herren, der Führer ist die Partei und die Partei ist der Führer. Gott. So wie ich mich nur als Teil dieser Partei fühle, fühlt sich die Partei nur als einen Teil von mir. Wann ich die Augen schließen werde, weiß ich nicht. Aber dass die Partei weiterleben wird, das weiß ich. Und dass über alle Personen, über Schwache und Starke hinweg, die Zukunft der deutschen Nation erfolgreich gestalten wird, das glaube ich und das weiß ich. Diese Bewegung aber und dieses heutige Deutschland Sie sind beide mein Werk. Ich habe dieses Reich so lieb gewonnen. Und da wundert sich jemand, dass dann bei mir auch die Sehnsucht leben war, diesem teuersten Reich meine eigene Heimat einzufügen. Dieses Land und dieses Volk kommt nicht zum Reich in einer demütigenden Rolle. Ich selber führe euch ein. Über unsere Zeit hinaus bestehen als Denkmal der Arbeit. Ich freue mich, dass heute als Dokument dieser Arbeit ein erster Teil der Nation von ihrem Verkehr übergeben werden kann. Meine Arbeitsmänner, wenn ich euch so sehe, dann wird es mir schwer zu sprechen. Uns allen geht das Herz über vor Freude über euch. Ihr wisst gar nicht, wie das deutsche Volk euch lieb gewonnen hat. Kleinen Ausschnitt ergibt uns, dass uns die Herzen so übervoll werden lässt. Das ist die Fanfare eines neuen Deutschlands, das sie hier ankündigt. Der Spaten ist ein Symbol einer neuen Gemeinschaft geworden. Und so erlangen wir denn auch jedes Jahr wieder diesen alten Schwur der gegenseitigen Treue, der Kameradschaft, dieses alte gemeinsame Bekenntnis zu unserer herrlichen Bewegung und damit zu unserem ewigen deutschen Volk. Deutschland, Sieg, Heil! Heil! Ihr habt das Glück, Zeugen einer ebenso bewegten wie großen Zeit zu sein. Der Beste mit gespreizten Beinen auf dieser Erde, der gewandt ist, gesund ist an Leib und deshalb auch gesund an seiner Seele. Und so wächst neben euch Junges heran, das deutsche Mädchen, vielleicht wir haben eine Revolution machen wollen. Und es wurde eine Revolution gemacht. Allein nur der kleinste Geist kann das Wesen einer Revolution ausschließlich in der Vernichtung sehen. Wir sahen es im Gegenteil in einem gigantischen Aufbau. Wir sind entschlossen, ein neues Geschlecht heranzuziehen. Und wer will zweifeln, was die Zeugen dieses Geschlechtes nicht in unserer Fantasie leben, sondern hier vor uns stehen? Es ist für mich ein großer Tag, an dem diese Strecke in fließenden Verkehr übergeben werden kann. Die Straßen werden nicht zerstört. so wie die früheren in 5 oder 10 Jahren regelmäßig kaputt waren. In 10 Jahren wird schon hier im Massen der deutsche Volkswagen darüber brausen. Dazwischen aber Hunderttausende an Omnibussen, an Fahrzeugen für unsere Kraft und Freude, an Lastwagen. Und in 18 Monaten wird Deutschland frei sein von jedem Zwang einer Benzineinfuhr. Nichts aber werden wir erreichen, wenn wir nicht wie zusammengebissene Zähnen unsere ganze Kraft immer auf eines konzentrieren. Das Ziel ist uns gesetzt. Deutsche Arbeiter, fangen an! Dass es uns gelang, dem deutschen Volk eine neue Idee zu geben und dieses Volk in diese Idee zu einen und zu einer neuen Lebensform zu führen, dies ist die größte Tat dieses Jahrhunderts für unser Volk. Die Sozialdemokratie und das Zentrum, sie erkennen jetzt plötzlich selbst, was sie tun hätten müssen. Sie reden heute gegen Reparationen. 3 Milliarden sind ihrer Auffassung vom deutschen Volk nicht zu zahlen. Es handelt sich hier nicht um meine Person, aber ich gehöre nicht auch zu jenen Leuten, die jemals die Fahne streichen. Das habe ich nicht gelernt. Und unsere Gegner, sie schreien es heute raus, Deutschland soll untergehen. Und Deutschland kann ihnen nur eine Antwort geben. Deutschland wird leben und Deutschland wird etwas schieben. Geworden ist, dadurch, dass wir wieder zu einer Gemeinschaft, zu einem Volk zurückgefunden haben. Und dem wollen wir uns als Verschworen erklären an diesem 1. Mai der Arbeit und der Volksgemeinschaft mit unserem alten Bekenntnis. Unser deutsches Volk und unser deutsches Reich, die Heil! Die Heil! Die Heil!